da die Hilfen bei Jasmin Schneider nicht so richtig helfen und es den Eltern nicht deutlich besser geht, wird das Mädchen in einer Tagesgruppe untergebracht, in der sie auch übernachten soll. Sowohl sie als auch ihre Eltern betonen immer wieder, dass sie zusammenbleiben wollen. Die Helfer jedoch finden es besser, wenn Jasmin nicht zu Hause ist. Der Aufenthalt des Mädchens in der Tagesgruppe kostet den Steuerzahler 2000 Euro im Monat. Die Honorare der mit dem Hilfeplan von Familie Schneider befassten Sozialarbeiter liegen bei etwa 2400 Euro im Monat. Für die Familie wird also deutlich mehr Geld aufgewendet, als sie in Form von Arbeitslosengeld bekommt. Ausgezahlt würden sich die Hilfen zur Erziehung zu einem stattlichen Mittelstandsgehalt summieren. In Deutschland arbeiteten im Jahr 2018 insgesamt 235.000 Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe. Streetworker, Heimerzieher, Sozialarbeiter. Der Arbeitsmarkt für solche Berufe wächst immer weiter. 51 Milliarden Euro wurden in dem Jahr in diesem Bereich ausgegeben, im Vergleich zu 30 Milliarden Euro für Hartz IV. Natürlich ist es gut, dass es Jugendzentren gibt. Natürlich ist es gut, dass Eltern, die ihre Kinder misshandeln, von ihren Kindern getrennt werden. Aber das Problem, dass Jugendzentren und Jugendämter nie bekämpfen können werden, egal wie viele Milliarden man ihnen zur Verfügung stellt, heißt Armut. 18-mal so viele Kinder aus Familien, in denen die Eltern keine Arbeit haben, werden in Pflegefamilien untergebracht wie Kinder aus Familien, in denen die Eltern Arbeit haben. In NRW waren 2009 fast 50% der Eltern, denen man Erziehungshilfen verschrieb, alleinerziehend und 72% von ihnen waren arbeitslos.